Nun zeigt sich immer deutlicher, dass der Status eines Einzelnen weniger auf seiner Leistung beruht als auf seiner Herkunft. So ist Wohneigentum zur wichtigsten Form der Kapitalanlage geworden. Doch die Fähigkeit, Immobilien zu erwerben, hat man erst, wenn man bereits vermögend ist. Der Besitz von Wohnraum ist keine Eigenleistung, er ist aber der beste Weg, in Deutschland reich zu werden. Wir müssen uns fragen, ob wir das für gerechtfertigt halten. Mindestens müssen wir erkennen, dass Leistung nicht mehr auf direktem Weg zu Wohlstand führt, sondern dass Wohlstand zu noch mehr Wohlstand führt. Und dass folglich nicht alle Menschen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Stattdessen werden die einen immer ärmer und manche immer reicher. Der Versuch, in dieser Ungleichverteilung einen Sinn zu finden, da sie durch Investitionen und Wettbewerb allen zugutekommen könnte, läuft ins Leere, solange die negativen Effekte überwiegen. Emile Durkheim schrieb bereits 1893 in Über soziale Arbeitsteilung, dass Demokratie und Erbschaft auf Dauer nicht vereinbar sein könnten, weil sie sich im Kern widersprechen. Denn wenn der Bevölkerung anhand der Verteilung von Vermögen bewusst wird, dass die Demokratie gepaart mit der sozialen Marktwirtschaft das Versprechen nicht hält, allen Menschen die gleichen Chancen zu gewährleisten, sorgt das für Verdruss. Der unmoralische Zustand der Demokratie legitimiert das unmoralische Verhalten des Individuums. Hamsterkäufe sind eine Ausprägung davon. Wer das Gefühl hat, dass der Staat die Gerechtigkeit nicht herstellen wird, der setzt sich zu Hause auf 10 Pakete Klopapier und rechtfertigt das damit, dass ja sowieso jeder nur an sich denke. Je größer das Ungerechtigkeitsempfinden in einer Gesellschaft, desto unmoralischer wird sie also.